SWR3 kompakt. Die Infos aus aller Welt und aus Ihrer Region von Stefan Heuer. Der größte amerikanisch-russische Agentenaustausch seit Ende des Kalten Krieges ist offenbar abgeschlossen. In Wien waren am Mittag zeitgleich eine russische und eine US-Chartermaschine gelandet. Anschließend sollen die Passagiere jeweils vom einen ins andere Flugzeug umgestiegen sein. Wirklich gesehen hat den Austausch auf dem Wiener Flughafen wohl niemand. Keiner weiß, wer genau in den Fliegern saß, die innerhalb weniger Minuten abhoben. Der eine wohl nach Moskau, der andere nach Amerika mag sein mit einem Zwischenstopp in London. Wie es heißt, sollen die in Amerika nach einem Teilgeständnis Freigekommenen in Russland eine Wohnung und bis ans Lebensende $2000 monatlich erhalten. Im Vergleich fürstlich. Was aus den Gefangenen aus den russischen Lagern wird, die angeblich gesundheitlich angeschlagen sind, bleibt offen. Nur einer hatte vor Gericht ausgesagt, spioniert zu haben. Die anderen haben erst gestern Begnadigung gegen Geständnis erwirkt. Horst Gläuser, Moskau. Der Agententausch ist auch das SWR3-Top-Thema in weniger als 10 Minuten. Eine Panne bei der Schau-ins-Land-Seilbahn bei Freiburg hat am Nachmittag für Aufregung gesorgt. Mehrere Meter über dem Boden hingen in den Gondeln insgesamt 10 Menschen fest, darunter auch Kinder. SWR3 Baden-Württemberg-Reporter Uli Hohmann. Mehr als 2 Stunden mussten die Passagiere bei brütender Hitze in den Gondeln ausharren. Erst dann bekamen Techniker die Seilbahn wieder flott. Mit langsamer Geschwindigkeit konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Ein Sicherheitssystem soll signalisiert haben, dass ein Seil von einer Rolle gesprungen war. Daraufhin stoppte die Seilbahn automatisch. Die Seilbahn auf den Freiburger Hausberg überwindet eine Strecke von 3,6 Kilometern und 750 Höhenmeter. Sie hat 37 Gondeln. Bürgerarbeit für Langzeitarbeitslose. Dieses gemeinnützige Modellprojekt, das in Sachsen-Anhalt gestartet wurde, wird nun auch auf Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ausgeweitet. SWR3-Reporter Dirk Rothenbücher. Vorlesen im Kindergarten, Hilfe bei der Freiwilligen Feuerwehr oder Gespräche im Altenheim. Dafür bekommen die Teilnehmer dann einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag und ein Gehalt von bis zu 900 Euro brutto. Darüber hinaus werden die Langzeitarbeitslosen intensiv betreut und weitergebildet. In Rheinland-Pfalz soll es die Bürgerarbeit zum Beispiel in Main-Koblenz, Altenkirchen, Trier, Pirmasens und 2 Brücken geben. In Baden-Württemberg unter anderem in Heidelberg, Pforzheim, Lörrach, Stuttgart, Heidenheim und Konstanz. In beiden Bundesländern zusammen sollen mehr als 2700 Bürgerarbeitsplätze bereitstehen. Bis 2014 geben der Bund und die EU dafür rund 1,3 Milliarden Euro aus. Jogis Jungs leiden einen Tag vor dem kleinen Finale gegen Uruguay am Verletzungs- und Erkältungspech. Sogar der Chef selbst ist betroffen. Bundestrainer Joachim Löw fehlte beim Training am Vormittag wegen eines grippalen Infekts. Leicht erkältet sind Lukas Podolski und Philipp Lahm. Ihr Einsatz gegen Uruguay ist ebenso fraglich wie der von Miroslav Klose, der mit Rückenbeschwerden nur leichtes Lauftraining absolvierte. So deutete Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff einige Änderungen in der Startaufstellung an. Der im Halbfinale gesperrte Thomas Müller wird aber wohl wieder mit dabei sein. Der Bayern-Profi darf sich zudem noch Hoffnung auf den Titel bester Nachwuchsspieler machen. Natürlich freut es mich, dass ich da mit dabei bin. Das ist natürlich eine kleine Ehre. Im Endeffekt wäre mir aber der WM-Titel lieber gewesen. Geht es nach der mittlerweile weltbekannten Krake Paul aus Oberhausen, holt Spanien den Titel. So orakelte es das Tier am Vormittag. Im Spiel um Platz 3 weissagte Paul einen Sieg für Deutschland. Aus Johannesburg, Matthias Reitz. Das war SWR 3 Kompakt, die nächsten Nachrichten um 6. SWR 3, die Nachmittagsshow mit Regina Beck. Wir bringen SWR 3 Land ins Wochenende und in den Feierabend mit vielen Sommerhits, unter anderem gleich Lady Gaga und Alejandro.